Naja. Das ist aber auch eine originelle Überlegung. Ich habe eine Idee, wir lassen das ganz demokratisch genauso wie die Musik von Yeste entscheiden, wie die Band dann heißt. Mein Lieber, da bist du aber ohne Denkschlaufe geraten. Wieso ist noch gar nicht mal so abwegig der Gedanke? Wieso nicht? Na, weil es einfach eine konsequente Weiterführung deines Konzepts ist. So sieht's aus. Und ich würde sogar noch weitergehen und behaupten, man kann die Tauglichkeit dieses Konzepts vorab schon durch Simulation überprüfen. Absolut. Also. Also pass auf, ich rufe dich nochmal an jetzt. Hallo. Ja, hallo, ich rufe aus Brandenburg an wegen des Bandnamens, der hier bestimmt werden soll, demokratisch. Von wo aus rufst du in Brandenburg? An? Ja. Aus Sargleben. Wie? Sargleben. Welches Leben? Sargleben. Sargleben? Ja, aber ist ja auch egal. Ich wollte... S-A-R-G? Ja, S-A-R-G. Echt? Wie der Sarg. Und deswegen rufe ich da eigentlich auch an. Sargleben? Ich bin nämlich eigentlich ein großer Fan von Dead Kennedys. Ja, das ist aber, weil es für Käfer gibt. Ja, und deswegen schlage ich vor, dass die Band... Wer hat sich den Namen ausgedacht? The Dead Kennedys? Ja. Naja, wahrscheinlich die Dead Kennedys selbst. Aber als stolzer Sarglebener... Du bist in Sargleben zu Hause quasi. Ja. I'm proud to be a Sarglebener. Ja, jedenfalls... Müsste Kennedy sagen, wenn er euch besuchen würde. Ja, macht er aber nicht. Macht er nicht. Er ist ja tot, aber andererseits, Sargleben, welcher bessere Ort in Deutschland, welcher Ort in Deutschland wäre prädestinierter für den Besuch eines erschossenen US-amerikanischen Präsidenten als Sargleben? So, welcher deutsche Ort, ist doch scheißegal. Woran denkst du, wenn du an Deutschland denkst? Das ist so eine Frage. Na, wieso? Wenn ich an Deutschland denke, denke ich natürlich an Deutschland, da kann ich auch nicht gleichzeitig an was anderes denken. Ach so. Du weißt wahrscheinlich, was ich mit dem Begriff Deutschland so als erstes assoziiere. Genau. Du merkst, es mangelt dir so ein bisschen an Feingespür für präzise Fragestellungen. Ja. Aber zurück zu dem, weswegen ich eigentlich angerufen hatte. Der Bandname, der... So, woran denkst du denn, wenn du an Deutschland denkst? Wieso denn, verdammte Scheiße, Mann? Ich war nämlich neulich in so einer Diskussion, da haben die mich immer gefragt, woran ich denke. Und da dachte ich, scheiße, wenn die mich fertig machen, dann mache ich wieder andere fertig. Na toll. So, das ist wie ein Pilotenspiel. Scheiße weiterreichen. Verstehst du? Weißt du, was ein Pilotenspiel ist? Ja, logisch, weiß doch jeder. Pilotenspiel ist wie Rentenversicherung. Blödsinn. Das heißt, einer sagt... Na, was sagt er denn? Denn du, jeder von euch, der mir 1000 Mark überweist, dem sage ich, dessen Name gebe ich weiter, dass ihm wieder andere 1000... Ja. Ach, ich krieg das jetzt nicht. Namen weitergeben. Sag mal. Ja. Du kannst jetzt nicht von mir verlangen, dass ich hier Viertel elf mitten in der Nacht dir erkläre, was ein Pilotenspiel ist. Mach ich doch gar nicht. Aber soll ich dir mal sagen, woran ich denken muss, wenn ich an Deutschland denke? Woran denkst du denn, wenn du Deutschland denkst? Das kann man nicht so laut sagen. Warte mal. Du denkst an PlayStation! So meine Welt ist PlayStation! Pro 7! Ja, das ist doch aber warm, Mann! PlayStation! Pro 7! Johannes, den Bach runter! PlayStation! Pro 7! PlayStation! Proletariat! Proletariat! Ja! Prostata! Problembewusstsein! Prostitution! Proklamation! Protest! Profi! Pronunciation! Produktivitätsprognose! Die Welt ist reicher als ProSieben! Genau, ProSieben hat im letzten Jahr nur einen Marktanteil von 6,7%, ist nicht sehr viel. Haut dem Springer auf die Finger! Ja, das wurde ja jetzt ein bisschen durch die Verhinderung der Übernahme von ProSieben durch den Springer Verlag getan. Genau so sieht es aus. Um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, weswegen ich überhaupt angerufen hatte. Ich wollte als Bandnamen was vorschlagen. Und zwar fände ich den Namen Three of Hearts ganz gut. Aha. Heißt auch ein Film von Susan Kaplan. Aber ich fand den ganz gut und fände es auch ein interessantes Wortspiel für eine Band. Wie kann man sich nach einem Hollywood-Film benennen? Ja, man muss es einfach nur machen. Ah ja. Ich gebe also meine Stimme hiermit für Three of Hearts ab. Dankeschön. Tschüss. Bitte, tschüss. Gut, dann haben wir jetzt als Bandnamen so arbeitstitelmäßig erstmal Three Hearts, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Three of Hearts. Ja, meine ich. Pronunciation. Im Übrigen weiß ich nicht, warum man es eigentlich mit der Demokratie immer so übertreiben muss. Warum denn? Ich meine, wer sagt denn, dass Demokratie immer zum optimalen Ergebnis führen muss? Ich meine, was würdest du denn sagen, wenn ich behaupte, es sind für Demokratie einfach viel zu viele Idioten unterwegs? Dann würde ich sagen, ey, du bist aber echt total vom anderen Ufer. Was? Ist ja wohl ein bisschen diskriminiert, oder? Außerdem bin ich nicht schwul. Also du Ufer ist ein weiter Begriff? So. Gibt doch viele Flüsse. Gibt viele Ufer. Auf dem einen anderen Ufer stehen die Schwulen, auf dem anderen Ufer stehen die lesbischen schwarzen Behinderten, auf dem ganz anderen Ufer stehen wieder die Liebhaber mongolischer Dokumentarfilme. Ja, die allerdings ein bisschen ballerballer sind, weil die kirgisischen nämlich viel besser sind. Jetzt fang du nicht selber an, diskriminierend zu werden. Aber eigentlich hat er recht. Wieso sollen die Dobis entscheiden, wie wir heißen? Ich find's, das stimmt immer nicht, wenn die anderen immer die Doofen sind. Na ja. Man muss sich da erstmal selber fragen, ob man nicht vielleicht doof ist.